Ich glaube, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine relativ frühe und doch schon sehr erfolgreiche Produktion von Bernd Eichinger. Und weil da schon eben so alles drinsteckt, was er dann später gemacht hat. Also es ist einfach ein Mann mit Visionen gewesen, für den das Kino eben ein Gesamtprojekt war. Nicht nur Autorenfilm, nicht nur Mainstream, sondern alles. Und er hat sich da bedient und hat eben seine Eichinger-Filme daraus gemacht. Und er wollte Kunst und Kommerz machen und hat das nie gegeneinander ausgespielt, sondern er wollte eben immer diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nun haben ja viele Menschen Visionen in ihrem Leben, aber bei Eichinger kam doch ganz offensichtlich dazu, dass er einen verdammt guten Riecher hatte. Oder wie würden Sie das sagen? Ja, aber er kannte sich einfach auch unheimlich gut mit dem Kino aus. Ich meine, er war in den 70er Jahren Filmhochschule München, er kannte sich mit dem Autorenkino aus, hat ja auch Filme von Alexander Kluge, von Wim Wenders produziert. Also so jemand, der eben von der Pike auf das Kino kennt und gleichzeitig eben diese Faszination für Hollywood, Bigger Than Life, das hat er ja auch. Ich meine, das ist auch einfach viel Handwerk dabei und das hat er sich ein Leben lang auch antrainiert. Aber wie Til Schweiger gestern Abend vor der Uraufführung seines neuen Films, wenn auch in deutschen Worten, sagte, The show must go on. Das weiß kaum einer besser als Clint Eastwood, womit wir bei den Filmen dieser Woche wären. Aber weil Clint Eastwood inzwischen schon seinen 80. Geburtstag feiern konnte, wirft er in seinem neuen Film einen Blick ins Jenseits. Hereafter, das Leben danach, für Sie auch ein schwacher Clint Eastwood? Ja, eher ein ungewöhnlicher Clint Eastwood. Also erstmal habe ich mich gefragt, warum beschäftigt sich jetzt Clint Eastwood, der ja eben gut in seinen Filmen ist immer viel gestorben worden, es ging auch immer wieder um Tod. Was ist jetzt auf einmal mit dem Blick ins Jenseits? Macht er jetzt auf einmal ein Mystery-Thriller, also ein Esoterik-Drama? Aber dann fand ich den Ansatz erstmal ganz bemerkenswert. Also es geht ja um drei Menschen, die mit Nahtod in Erfahrung treten, um einen Jungen, der seinen Bruder bei einem Unfall verliert, durch ein Medium dann aber wieder Kontakt mit dem Bruder aufnimmt. Es geht um eine Frau, die bei der großen Flutwelle in Thailand überlebt, aber eben dieses weiße Licht gesehen hat. Und da kommt dann eben auch wieder der Clint Eastwood durch, dass er ja doch ein sehr sachlicher Erzähler ist, der versucht, das alles so in den Alltag zu integrieren. Also wie gehen die Leute danach um. Das finde ich ja noch ganz spannend, aber dann kommt auf einmal was ganz ungewohnt Konventionelles durch. Also es geht ja auch um Matt Damon, der ein Medium ist und man sieht dann auf einmal wirklich, wie er so Erscheinungen hat und das hat der Film eigentlich gar nicht nötig, wenn man Matt Damon das sowieso geglaubt hätte. Und dann, was mich auch so ein bisschen gestört hat, die verschiedenen Milieus, also der Junge kommt aus dem Drogenmilieu, die Mutter ist drogenabhängig, da wird alles so klischeehaft erzählt, die Fernsehmoderatorin, die Welt der Medien ist natürlich einfach nur schön. Also das sind alles so sterile Zeichen. Und da würde ich doch einfach sagen, ja, Clint Eastwood hat schon meisterhaftere Filme gemacht, aber er kann auch nicht nur immer das Beste hinlegen. Der zweite Film, den Sie heute Abend vorstellen, hat den Tod als Kulisse, spielt aber gerade deswegen im Hier und Jetzt. Wie erzählt Mike Leigh vom Älterwerden eines Paares? Ja, dieses Paar, ich meine, ich bin so froh, dass ich mal auf der Leinwand ein Paar sehe. Die beiden sind so um die 60, er Geologe, sie Sozialtherapeutin, denen es einfach noch gut miteinander geht. Die haben ihr Reihenhaus in einem Vorort von London, sie haben ihren Gemüsegarten, da sieht man sie immer. Und der Film hat ja seinen Rhythmus durch die vier Jahreszeiten. Man sieht sie also im Frühjahr, im Winter, im Sommer und dann eben auch, wie sie so ihre Zucchinis und Tomaten dann pflücken. Und dann gibt es eben immer so Essen für die Freunde. Und eigentlich besteht der Film hauptsächlich auf Grillpartys oder Abendessenseinladungen von diesem Ehepaar. Und die Kamera ist immer so schön in Augenhöhe und dann kommen eben die Arbeitskollegen. Und zum Beispiel gibt es da Mary und das ist so eine 40-Jährige, die redet ununterbrochen. Man spürt, die redet zu viel, weil sie sonst eben immer einsam ist. Dann gibt es noch den Kumpel von Tom, der ist gerade Witwer geworden und der trinkt eben auch immer nur Bier. Und man spürt, dass das Bier so der letzte Halt ist. Und wie also Mike Leigh es immer wieder schafft, so von diesen großen Fragen zu erzählen, also von der Einsamkeit, die sitzt einfach mit an dem Tisch, von der Einsamkeit, eben vor der Angst vor der Einsamkeit. Das ist alles so versammelt und der Film erzählt von diesen Dramen, ohne selbst dramatisch zu werden. Das muss man erstmal schaffen. Das heißt, das ist in allerbester Mike Leigh-Manier inszeniert. Ja, es sind wieder ganz tolle Darsteller und das hängt sich ja damit zusammen. Er entwickelt ja mit den Darstellern immer das Buch und die Figuren und die kennen dann eben auch immer diese Vorgeschichte von den Figuren. Also Tom und Jerry wissen einfach, das Paar hat sich vor 30 Jahren kennengelernt. gelernt, wie viel Milch man in den Frühstückstee möchte und sonst was. Diese Details gehen vielleicht nicht mit in den Film ein. Aber wenn die beiden sich dann zur Begrüßung einen Kuss geben, dann steckt da eben 30 Jahre Beziehung drin. Und dadurch kommt so eine Unmittelbarkeit in diesen Film. Die wirken so authentisch. Man könnte ja auch sonst denken, ach, so ein glückliches Paar, das ist doch nur eine Drehbuchidee. Aber hier wird es zum gelebten Leben. Und deshalb setzt man sich auch so gerne mit denen zu denen an den Tisch, weil das einfach ein Ehepaar ist, das ruht so in sich und lässt die anderen einfach so sein, wie sie nun mal sind. Womit bewiesen ist, Loriot hatte doch nicht recht. Filmkritikerin Anke Lewicke über zwei Filme, die Sie sich noch in dieser Woche im Kino ansehen können. Another Year von Mike Leigh und Hereafter, das Leben danach von Clint Eastwood.